Questcast. Urlaub. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, ich bin Daniela alias Fuchskind und ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und ihr könnt meine Comics auf www.fuchskind.de finden. Ich nehme auch Aufträge an. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee für einen Pen-and-Paper-Charakter habt oder etwas anderes gerne illustriert haben möchtet, schreibt mir doch einfach übers Kontaktformular auf www.fuchskind.de oder schaut euch auch einfach meine Comics an, die ich dort poste. Ich bin auch bei Twitter und Instagram und Facebook zu finden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Questcast. Macht's gut! Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Gut, ja. Wenn wenn Sie nicht noch weitere Fragen hätten und wenn Ihnen vielleicht später noch einfällt, was auf unser Laufblatt, Flugblatt, Flyer kommen sollte wegen Ihrer Visitenkarte, Sie sind ja noch ein paar Tage da. Dann würde ich jetzt einfach weiter, sie dreht sich so halb weg, in das Rathaus. Sie wissen schon, Feierabend ist ja auch bald. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Abend, Frau Paulina. Ja, sehr fein, sehr fein. Vielen Dank und noch viel Spaß in Schierke und auch in Ihrem Urlaub. Ich bin sehr gespannt, was Sie vielleicht nach Ihrem Urlaub noch so berichten können in unserer Umgebung hier, in unserer schönen... Grüß Gott! Sie hat gar keinen Hut auf, aber ich habe gerade so getan, als ob ich einen Hut auf habe vor der Kamera. Ja, dann schönen Feierabend Ihnen. Ja, und schönen Feierabend und vielen Dank für die schönen Informationen. Sie macht einen sehr knappen, angedeuteten Knicks nochmal und zieht dann die Tür wieder zu, schließt dann auch eines der größeren Schlösser dann nochmal zu. Und wenn ihr einen Schritt abseits nehmt, würdet ihr auch sehen, wie sie sich wieder im Nebenraum an ihren Tisch sitzt und hört das Klackern einer Schreibmaschine leicht. Ja, und da steht ihr da jetzt alleine auf diesem Plateau vom Rathaus und ihr merkt, ist doch schon so ein bisschen vielleicht zugezogen. Also so mit der Helligkeit und so schafft ihr jetzt vielleicht noch eine Sache nochmal anzugucken, weil auch die Wolken halt ihr Übriges tun, damit ihr nicht mehr so hell Sonnenschein habt. Es regnet jetzt aber nicht oder so. Ja, wie sieht's aus? Und ich zeige, mach mal in der Zwischenzeit das Soundpad wieder fit. Das habe ich nämlich euch wieder vergessen aufzumachen. So. Bitteschön. Lohnt es sich denn noch, irgendwo hinzugehen? Also so rein zeitlich? Ich meine, die Läden werden ja jetzt auch langsam zumachen, wenn sie jetzt auch kurz vorm Feierabend ist. Also, wie viel Uhr haben wir? Ich gucke auf den Rathausturm. Das ist doch bestimmt eine Uhr. Ja. Ein Bild ist sogar wirklich, was ich mal geteilt habe, ist, glaube ich, wirklich eine Uhr. Es wäre dann jetzt so kurz vor 18 Uhr und die Sonne steht ja nicht so lange hoch, ne? Ist ja noch kalt und so draußen. Also es wäre für so einen Abstecher nochmal irgendwohin, würde es wohl nochmal reichen, aber danach ist dann auch mal wirklich dunkel. Ja, also ich denke, die Apotheke wird ja jetzt bestimmt auch schon fast zu sein und ich wüsste jetzt auch nicht, was wir da genau brauchen. Also ich benötige jetzt nichts. Von daher würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal aus. Außer ihr wollt dahin. Was gab es noch für Orte? Es gab die Orte. Es gab einmal den Gasthof, den Allerleiladen von Ulla, da kommt ihr ja her. Dann gab es die Kirche, aber die ist ja gerade sowieso eigentlich nicht besetzt, wie ihr ja wisst. Dann gab es das Bärendenkmal, das habt ihr euch ja angeguckt. Dann gab es noch die Apotheke. Dann gab es halt genau die Bärkirche, das Rathaus. Und von mehr Orten jetzt, soweit hattet ihr noch nicht gehört. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch mehr interessante Orte gibt, aber das sind so jetzt die Sachen, die ihr gehört habt. Die so als Anlaufstellen da. Also, vielleicht macht es ja eher Sinn, wenn der Pfarrer, war es ein Pfarrer oder ein Priester? Ich bin mir unsicher. Wenn der uns nach Hause fährt, dass wir dann, also der Bus steht ja wahrscheinlich eh bei der Kirche, denke ich mal. Von daher könnten wir ja, wenn wir mit ihm dann rübergehen, um dann heimgefahren zu werden, vielleicht ganz kurz die Kirche uns anschauen. Und ja, also ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir noch einen kleinen Spaziergang durchs Dorf machen, einfach gucken, ob wir irgendwas Interessantes sehen, wie hier so das Dörfchen aussieht und dann halt zurück zum Allerlei-Laden und gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes finden. Wir haben ja bisher nur da gegessen. Wir haben uns ja, glaube ich, das Sortiment, was sie so verkauft, noch nicht so genau angeschaut, oder? Ja, wir brauchen unbedingt Souvenirs. Ja, da hat sie bestimmt welche, die Ulla. Also das wäre mein Vorschlag, aber Ja, super. Ich würde noch mal kurz zu Madame Petit rübergehen. Madame Petit, auf ein Wort. Sie haben gerade im Rathaus gesagt, Sie haben schon sehr viele Männer erschossen. in welchem Zusammenhang ist das denn passiert, wenn ich fragen darf? Ach, wissen Sie, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Ich dachte, ich mache die Geschichte interessanter. Für eine neugierige Dame aus dem Rathaus. Ich verstehe. Dann noch eine Frage. Madame Petit, neigen Sie denn öfter so zum notorischen Lügen? Jetzt, wo Sie es sagen, es ist vielleicht so ein bisschen berufsbedingt. Ah, ja. Manchmal, wenn man undercover ist, muss man sich manchmal Geschichten ausdenken. Das verstehe ich natürlich. Das war auch sehr überzeugend. Ich habe sofort geglaubt. Da bin ich ja froh. What? eskaliert hier. Ja gut, sie ist ja nicht übliche, also ist ja absolut nachzuvollziehen, dass man dann mal fragt, wenn man auf so eine Gruppe stößt, die sowieso schon irgendwie in so halb in Behandlung ist, und dann bringen sie häufiger Männer um. Ist das so ein Ding bei ihnen? Kann man schon mal fragen. Ja. Ich finde, das ist auch eine Frage, auf die man nicht ehrlich antworten muss. Ja, das stimmt auch. Es erklärt auch die Szene im Keller. Ich werde heimgesucht. Ich würde mal gerne wissen, so jetzt noch nach dreiviertel Urlaubstag, wie geht's denn euren Charakteren eigentlich? Wie fühlen die sich denn jetzt gerade eben auch mit der Neuen im Bunde und so, was alles passiert ist und dass sie hier Sightseeing in Schirke macht? Wie geht's euren Charakteren eigentlich so? Wie wirken die nach außen hin? So, gib mal so ein Stimmungsbild auch ab. Also ich würde sagen, also Luisa ist so ein bisschen, also sie möchte, glaube ich, gerne jetzt nach Hause. Ich glaube, das war ein sehr anstrengender Tag und sehr irritierend wieder. Und es scheint wieder ein Geheimnis in diesem Dorf zu geben, was einer Lösung verlangt. Aber sie möchte sich das noch nicht so anmerken lassen. Es ist hauptsächlich kalt und verwirrend. Und sie möchte jetzt nach Hause. Genau. Ja, ich glaube, Eva geht das tatsächlich ähnlich. Also so unter dem Sightseeing-Aspekt, das kann sie schon so ein bisschen genießen, weil sie jetzt auch mal die Kamera quasi für die vorhergesehenen Zwecke auch nutzen kann. Die Sache mit dem Bären steckt ja allerdings auch noch sehr in den Knochen. Und also so wie dieses Konzept Urlaub quasi verkauft wurde, das sieht sich ja noch nicht so richtig. Das ist schon viel Trubel für eigentlich soll man sich hier entspannen und ruhige Dinge tun und so ein bisschen in der Natur rumstöbern. Ja. Und nicht irgendwie in der buchstäblichen Höhle des Bären sozusagen. irgendwie wieder ums Überleben kämpfen. Ja, da kann ich mich eigentlich für Paul auch nur anschließen. Also es wurde ja totale Entspannung und Erholung versprochen und alles ganz ruhig und unspektakulär. Und nach dem ersten Tag ist Paul jetzt nicht mehr so davon überzeugt, dass das so sein wird. Also ich meine, er ist zwar an sich immer gerne im Harz, weil er den Harz natürlich schön findet und das auch so ein bisschen der Heimatgefühl für ihn ist, aber ja, also es sind doch schon zu viele Sachen passiert und auch die Anreise war ja insgesamt anstrengend. Also ich glaube, Paul wird auch heute sehr gut einschlafen können, weil er einfach auch ein bisschen erschöpft ist. Also jetzt einfach langsam zum Laden zurück, dabei noch ein bisschen das Dorf angucken und dann heimfahren und schlafen ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Ja, Dr. Bernstein geht's genauso, sich jetzt auch schon ganz schön erschöpft und müde und sie fühlt sich ja aber auch verantwortlich für die Gruppe, dass alle einen schönen Urlaub erleben und das Erlebnis mit dem Bären hat sie nicht nur schockiert, sondern sie fühlt sich halt auch ein bisschen enttäuscht. Das ist so aufregend, weil sie möchte doch, dass sich alle entspannen und ist jetzt sehr froh über diesen süßen Ort hier, der so pittoresk ist und hofft, dass die nächsten Tage dann hoffentlich ein bisschen entspannender werden. Und ja, freut sich jetzt auch schon sehr auf die Hütte und ein Bett. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich nicht so schlau bin. Was ist pittoresk? Ich kenne den Begriff gar nicht. Ja, sehr, sehr hübsch, sehr malerisch. Ah, okay, malerisch, weil pittoresk hatte ich, ist das, weißt du, woher das kommt zufälligerweise? Von einem Maler an sich oder von einem Landschaftskategoriebild? Oh Gott, ist jetzt einfach in meinem Wortschatz, ich müsste jetzt googeln. Ist aus dem Italienischen oder so? Könnte sein, mit Wiki. Ich recherchiere. Das wurde in der englischen Kulturdebatte eingeführt. Ach so. 1782, the more you know. Ja. Das ist ja quasi jetzt ein Bildungspodcast. Das war wieder der Bildungsauftrag, den wir letztes Mal irgendwann angesprochen haben. Ah, okay, das ist aber, die haben das quasi von picturesque übernommen. Ich dachte irgendwie, dass das eher einen italienischen Ursprung hat, aber... Ja, also im Italienischen heißt es pittoresco, also daher, Ja gut, dann okay. Ja, bildschön, hübsch, malerisch, ja. Ja, wieder was gelernt. Ja. Okay, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Gerne. Jetzt hatte ich aber noch kurz an dich, liebe Frau Dr. Bernstein, noch die Frage, wie ist das denn, wie nimmst du denn jetzt gerade eben den, weil du bist ja so ein bisschen aus Arbeitsgründen, aber natürlich auch so ein bisschen, wie du ja schon sagtest, aus Urlaubsgründen so da und wie siehst du, wenn du dir so die drei anguckst, glaubst du, dass mehr Urlaub notwendig wäre oder glaubst du eher, dass da nochmal so ein bisschen Nachforschen notwendig wäre bei den dreien? Wie ist so die Einschätzung jetzt, wenn du so einen inneren Monolog halten würdest, was glaubst du, wie es so bei den dreien so aussieht? Ja, tatsächlich beides. Also mehr Urlaub und diesen Urlaub nutzen, um noch mehr in die Tiefe zu gehen bezüglich eventueller traumatischer Erfahrungen in die Psyche und die anderen auch besser kennenzulernen. Dafür wollte ich ja auch den Urlaub ganz gerne nutzen, dass man mal so im privateren, stressfreien Umfeld noch mal ein bisschen mehr die Seele ergründen könnte. Und ich habe mir das ja so vorgestellt, dass man dann in dem Häuschen vor dem Kaminfeuer mit einer kleinen Gitarre dann so sitzt und dann ja mal so ein bisschen die Gedanken zusammen noch mal ausspricht. So ein bisschen Gruppentherapie, so in der Art. Ja, okay, dann das heißt, wir müssen schnell nach Hause. Okay, sehr gut. Okay, gut, das war mir nur nochmal, ich wollte so ein bisschen mal in euch reinhorchen, wie ihr das so, wie eure Charaktere das so wahrnehmen und auch, ob sie das vielleicht so, ob sie das auch schon nach außen hin zeigen oder ob das mehr so, ja, so ein bisschen eine Stimmungslage, so ein Stimmungsbild von euch abbekommt. Okay. Gut, euer Plan war also, ihr würdet theoretisch eher erstmal in den Allerlei-Laden wieder wandern wollen, richtig? Yep. Ich sehe nickende Gesichter. Ja. Nickende Gesichter. Ja. Nickende Köpfe mit Gesichtern. Ja, ihr begebt euch wieder die Treppenstufen runter und entscheidet euch gegen eine weitere Bummelei durch das Dorf. Vielleicht auch, weil dann euer Rückweg mehr in der Helligkeit passiert, noch als in der kompletten Dunkelheit. Das Dorf mit seinen schwachen Lichtern, je dunkler es wird. Also mehr und mehr machen natürlich ihre Lichter an. Das seht ihr so durch die Fensterläden. Ein bisschen Außenbeleuchtung ist schon mal da. Also man hat dann halt so seine Gaslaternen irgendwie da so an. Irgendwo einer rum hat die dann nochmal angezündet. Die haben zwar auch schon Elektrizität da oben, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht wirklich jedes Haus. So. Und das ist an sich eine Melange. Es ist eine Melange aus, es könnte gruselig sein, jetzt habe ich auch mal ein Fremdwort benutzt. Es könnte eine Melange aus gruselig, aber vielleicht auch, ich will nicht sagen romantisch, aber so eine interessante Stimmung, so was Schönes, wenn man irgendwie so nachts in so einer Altstadt spazieren geht, so was in der Stimmung. Leute sind nicht mehr wirklich, also man sieht dann halt Leute in ihren Räumen, wie sie sich ein Abendessen anrichten oder sowas. Und ihr seht Leute, die halt noch die letzten Sachen in ihrem Garten machen. Aber gut, dass jetzt groß noch Betrieb auf den Straßen ist, das ist jetzt nicht. Und ihr kommt wieder zu Ullas Allerlei-Laden. Dort hört ihr inzwischen ein bisschen mehr Geräusche. Und es sind auch mehr Lichter an inzwischen. Das Gebäude ist nach wie vor so, wie ihr es vorgefunden habt. Es ist ein bisschen, es gibt halt eine andere Lichtstimmung dadurch. Sieht aber sehr urig und sehr heimlich von außen nach wie vor aus. Wollt ihr draußen irgendwas noch machen, irgendwas absprechen oder sollen wir gleich die Türe aufstoßen? Ich würde sagen, Türe aufstoßen. Ja, würde ich auch sagen. Bam. Okay. Rein in die Wärme. Und in die Wärme ist schön, weil ja, ihr geht gleich hinein, ihr seid wieder im Vorraum und Ulla sitzt da vorne jetzt nicht gerade eben am Platz. Die hat wohl gerade eben hinten gut zu tun und die Geräusche sind auch sind jetzt wirklich auch ein bisschen lauter. Ich gucke gerade, habe ich einen Soundeffekt dafür so ein bisschen, dass ein bisschen mehr los ist? Ah, das ist ein bisschen dolle viel los da. Naja, also es ist ein bisschen mehr los. Hier und da seht ihr, wie den Leuten Getränke eingegossen werden irgendwie mal. Oder der ein oder andere, außer aber ein langes Geräusch, macht sich seine Pfeife an. Und auch in diesem Raum inzwischen, wo ihr vorher schön nur den Geruch auch allein von dem Feuer hattet, habt ihr jetzt auch so einen Pfeifengeruch dazwischen und die Leute wirken so ein bisschen ausgelassener. Es sind jetzt, wo wir vielleicht von 5 Leuten gesprochen haben, sind es jetzt eher so zwischen 15 und 20. Viel mehr von der örtlichen, vermutlich Bauernschaft mit dazwischen. Und Ulla springt zwischen den Plätzen hin und her, nimmt Sachen auf und wirkt als Barfrau weitaus wendiger, als man sie vorne mit ihrem Büchlein am Anfang hätte vermuten können. Und speziell auch beim Pater sitzt er nicht mehr alleine mit seinem Kumpel, sondern da sind auch ein paar mehr mit der örtlichen Tracht noch mit dabei. Er erzählt wohl gerade eben ziemlich euphorisch eine Geschichte. Ja, und der Platz vom letzten Mal ist auch noch frei. Den könntet ihr auch wieder beziehen. Was hat sich ansonsten geändert? Eigentlich sonst zu der Stimmung, Gäste, mehr los. Den Rest kennt ihr eigentlich soweit. Ja. Ich glaube, ich würde gerne zu der Gruppe gehen, wo Pfarrer Martin sitzt und die Geschichte erzählt und würde einfach mich dazustellen, um die Geschichte zu hören. Mhm. Also ich gehe so in den Raum und stelle mich so oder so zu den anderen und höre zu. Mhm. Wie sieht es bei den anderen aus? Würde erstmal mir gerne so ein bisschen den Verkaufsbereich anschauen. Also ich stelle mir das so vor, dass es da halt so einen kleinen Einkaufsbereich gibt mit irgendwelchen Produkten, die jetzt... Also es gibt eher so diesen Bar-Restaurant-Bereich und eher diesen Einkaufsladenbereich, oder? Mhm, genau. Ja, genau. Da würde ich mir da einfach so ein bisschen umschauen, was es da so gibt. Laufe Paul hinterher. Ob wir vielleicht noch irgendwas gebrauchen können. Ich würde da auch gerne mal hingehen und nach Souvenirs gucken. Irgendwas, was ich mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Zur Erinnerung. Ja, okay. Dann machen wir erstmal ganz kurz das und dann gehen wir gleich rüber zu Lisa. Dann gebe ich euch, ich muss mal ganz kurz hier... Oh, es gab doch hier eine Einkaufsliste. Also, vom Grundsätzlichen her, fällt schon mal auf, anscheinend wird hier auch nicht groß oder nicht viel gestohlen, weil diese Ladentheke ist ja gerade eben unbewacht. Da passt keiner auf, weil Ulla hat ja zu tun. Und sie arbeitet da anscheinend ja auch irgendwie alleine. Da hat bisher noch niemand anderen gesehen, der sie unterstützt. Und in diesem Laden findet ihr eigentlich so alles Mögliche, was man in so einem kleinen Tante-Emma-Lädchen vermuten würde. Ihr habt jetzt auch nicht groß andere Lädchen gesehen. Also es wird wahrscheinlich schon noch mal irgendwie einen Schmied geben oder irgendwie noch mal einen Tischler. Aber so das Sortiment gibt so, du kriegst da deinen Kochtopf, du kriegst da ein bisschen so dein Werkzeug und deine Nägel. Du kriegst da aber auch irgendwie vereinzelt noch selbstgemachte Marmeladen und irgendwelche inzwischen Brot vom Vortag irgendwie. Allerdings findet ihr auch so Sachen wie, die man so typischerweise für eine längere Wanderung brauchen könnte oder auch mal, um ein Berg zu besteigen, irgendwie mal so ein Seil oder so ein Kletterhaken, so einen altertümlichen. Und ja, es ist ein sonderbar gut ausgestattete Tante-Emma-Lädchen. Es fehlt eigentlich nur noch die obligatorische bunte Tüte für 50 Cent oder eine Mark, wo ihr Süßes kriegen könnt. Also verstehe ich das richtig, dass dieser Laden eher auf, sag ich mal, Gebrauchsgegenstände spezialisiert ist und nur so ein bisschen Lebensmittel verkauft, oder? Genau. Okay. Touristik, wo ihr auch sagt, jetzt von wegen, hey, ich hätte gerne ein Andenken und so, müsstet ihr nochmal gucken, aber darauf ist es ja eigentlich weniger ausgelegt, weil Touristik ist ja noch nicht so ein Ding. Aber es würde sich, wenn ihr nochmal genauer guckt, bestimmt auch was finden lassen. Da würde ich aber gerne eine Probe dafür haben. Wenn ihr das gucken wollt, wenn ihr sagt, so wichtig ist es mir. Ah, ich sehe schon nickende Gesichter wieder. Ich würde auch gerne mal schauen, was ich so, ob ich irgendwas Besonderes entdecke, was mir so als besonders etwas, was ich haben will, einfach. Oder wo ich denke, das brauche ich. Ja, das ist ja auch immer relativ. Ja, aber ne, mit einer Probe könnte ich das ja, ja vielleicht ja. Ne, bestimmen. Auf Glück oder worauf wirft man da dann? Also ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen albern, aber machen wir doch einfach mal Verborgenes erkennen. Also ob du genau das findest, weil wo du sagst, das fändest du aber toll, wenn du das hättest. Okay. Ich mach das auch mal. Mhm. Nein. Oh, ja, geschafft. Okay. Moment. Also Paul, du findest... Ich hab das auch geschafft. Okay, wir gehen nach und nach. Paul, du findest... suchst irgendwie in der falschen Ecke. Irgendwie in der weiß nicht, Abteilung für Kinder und findest Holzpüppchen und Murmeln. Diese Holzpüppchen sind nicht sonderlich gut gefertigt und und die Murmeln sind halt irgendwie so Glasmurmeln, wo du dich in der Ecke darum gesucht hast. Okay, ja. Überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Oh. Glaube ich. Also ich glaube, da würde ich das würde ich dann jetzt nicht schauen. Dann gehe ich auf die Suche nach einem Schokoriegel. Und nachher hättest du die Glasmurmeln gebraucht, so das wichtigste Item im ganzen Spiel. Ja, um die so hinzustreuen, damit der Gegner hinfällt. So. Tja, gut. Ja, die Objekte, die immer am harmlosesten aussehen, ne? Disco Elysium, ihr solltet das alles spielen. Was kosten denn diese Murmeln, wenn du sie mir jetzt so schmackhaft machen? Steht kein Preis dran. Okay. okay. Na gut. Ich laber doch nur. Muss die nicht kaufen. Also. Ey, wer weiß, was nachher mit uns passiert und wo es dann um Leben und Tod geht und ich mir denke, hätte ich mal diese Murmel. Wie einfach ich dich überzeugen konnte, Murmeln zu kaufen. Was ist denn hier los? Ich wollte nur wissen, was sie kosten. Nee, aber ich würde halt dann einfach nach einem Schokoriegel gucken. Was lecker aussieht. Backschokolade. Backschokolade kannst du gerne in so Papier eingewickelt, Backschokolade, die findest du ja. Okay, das ist das Einzige, so schokoladenmäßig, oder? Ja. Okay, na gut. Das überlege ich mir noch. Okay, dann haben wir Ava. Ava, bei dir hat es ja auch geklappt. In welcher Ecke guckst du denn? Also gäbe es etwas, wonach du speziell gerne suchen wollen würdest? Oder einfach so? Nach Schmuck vielleicht. Oh, okay. Also nicht, ich erwarte jetzt nichts super Feingliedriges oder so, aber einfach vielleicht so traditioneller Schmuck, den es hier gibt. Oder geschnitzte Figuren, Andenken. Irgendwas in die Richtung. Du suchst schon in der richtigen Richtung und findest eine halboffene Schatulle, die du aus der Neugier heraus aufmachst. Und du findest dort ein Dreier-Set aus Ringen. Und in diesen Ringen sind... Es sieht so aus, also es hat der Ring an sich ist relativ schmucklos, aber der hat halt so eine Platte drauf und es sieht so aus, als ob da ein Stück behandeltes Harz drauf ist, fester Harz, wo ein Insekt eingeschlossen ist. Und dieses Harz ist halt fest, das ist halt schon so runtergeschmürgelt halt und du hättest dann quasi so einen Ring, wo ein Insekt eingeschlossen ist, in Harz. Ich weiß nicht, wie man das jetzt, ich habe sowas schon mal selber auch gesehen, aber wahrscheinlich gibt es dafür auch einen Fachbegriff. Super Harz, keine Ahnung. Ist das nicht irgendwann noch Bernstein sogar? Ich glaube. Also du weißt aber, worauf ich hinaus will. Ja. Was ist das denn für ein Insekt? Das ist ein Marienkäfer. Oh. Übrigens, ja, Bernstein besteht aus fossilem Harz. Ja. Das heißt, wir haben heute wieder was gelernt und wir haben eine schöne Verbindung zu unserer Frau Doktor. Stimmt, ich hätte einfach nur zur Seite gucken müssen. Ah, naja. Ist da irgendwo ein Preisschildchen dran? Nee, anscheinend. Also bei den üblichen Sachen, so, da sind so Preisschilder dran, aber bei vielen Sachen sind es irgendwie nicht so, dass vielleicht einfach das Urlaub weiß oder das Verhandlungsbasis ist. Okay, aber also, dass ich das jetzt richtig verstehe, das war ein Ring oder drei Ringe? Da sind drei Ringe drin, aber das ist der dir am ehesten auffällt. Die anderen sind auch wieder Schmuckringe, die aber ja nicht so das wären, was du irgendwie jetzt von so einer Reise irgendwie mitnehmen würdest, was nicht sofort deinen Geschmack trifft. Ich hoffe, Bernstein trifft jetzt deinen Geschmack. Hm. Ja, dann nehme ich den Ring in die Hand mit der Absicht, da mal nach dem Preis zu fragen. Mhm. Okay. Dann haben wir ja noch Dr. Bernstein. Und Dr. Bernstein, wie sieht es bei dir aus? Wo würdest du unbedingt gerne, wo suchst du speziell oder suchst du nach einem Andenken? Was genau? Also erstmal gucke ich sehr interessiert zu dem Ring von Dr. Blackstone mit dem Bernstein. Und sag so, gute Wahl, ein schöner Stein. Und ich würde gerne auch so nach kleinen Püppchen gucken, so nach Anhängern, so, weiß nicht, wie eine Brockenhexe oder sowas in der Richtung. Und dann eventuell, du hast ja eigentlich gesagt, dass es hier keine Süßigkeiten gibt, aber ich würde trotzdem mal gucken, ob es nicht irgendwie so spezielle Kräuterbonbons aus der Gegend gibt für meine Bonbonsammlung, so in der Richtung. Also, was du findest, zweierlei. Du findest, als du wirklich ein bisschen wühlst, findest du ein kleines Leinensäckchen, was wohl tatsächlich Kräuterbonbons beinhaltet, wo ungefähr 20 Bonbons drin sind, die Paul Hummel wohl anscheinend nicht aufgefallen sind. Oder er hat in der falschen Ecke gesucht. Tja. Und was du auch findest, in einer anderen Ecke, ist ein Wanderstock bzw. Spazierstock, der ungefähr, also es ist ja, so ein Wanderstock soll ja eigentlich auch so ein bisschen zur Körpergröße passen. Und er ist ein bisschen größer als deiner, hat oben auch einen größeren, breiteren Knauf und ist ansonsten mit dem Öl behandelt oder glatt gestriegelt soweit, dass man sich da irgendwie nicht zersplittern kann, Splitter einfallen kann. Und er hat so eine Wandernadel drin, also so eine kleine Plakette, wo mit einem kleinen Nagel ein kleines Abzeichen von mit so einem Berg angedeutet ist auf dieser Plakette eingeschlagen. Den findest du auch noch. Mann, das ist schon cool. Ich habe ja schon einen Wanderstecken, aber der hat jetzt nicht diese tolle Plakette drin. Mensch. Aber der Wanderstecken aus der Höhle ist ja was ganz Besonderes und wir sind dafür einem Bären entkommen. Also ich werde meinen alten Wanderstecken behalten, aber die Tüte mit den Kräuterbonbons, die würde ich gerne kaufen. Okay, nehmt das erstmal alle drei mit und dann wechseln wir einmal rüber zu Frau Petit und dem süßen Hühnchen. Die anderen drei sind anscheinend noch shoppen und wollen sich irgendwas aussuchen. Aber dich interessiert das gar nicht. Du bist anscheinend auf der Suche nach Informationen oder möchtest gerne mal... Irgendwas scheint dich hier anzutreiben, dass du eher daran interessiert bist, was denn hier so gesprochen wird. Und du trittst näher an den Tisch heran. Dadurch, dass mehr Leute da sind, fällst du auch gar nicht so auf. Obwohl wir ja vorher drüber gesprochen hatten, von der Kleidung her, ist es natürlich so ein bisschen, schiebt man ein bisschen aus, aber ja, es sind ja genug Leute da. Und die Leute stehen stehen so halb um den Tisch drumherum oder einige haben sich auch drumherum gesetzt. Und der Pfarrer Martin erzählt anscheinend die Geschichte, wie ihm heute das Leben gerettet wurde. Weil, okay. Und er schmückt es irgendwie noch seltsam aus und meint, ja, also beinahe hätte mich der Teufel wirklich geholt heute. Da hat sich doch einfach ein verfluchtes Stück von dem Fleisch heute, was ich essen wollte, hat sich einfach um meine Kehle halb drum gewickelt. Und ich kann's Ihnen sagen, also sowas, normalerweise wäre euer neuer Pfarrer direkt in die Spezialabteilung der Hölle für Pfarrer eingefahren, aber da habe ich heute nochmal richtig Glück gehabt. Und mein Kumpel hier kann es bezeugen, habe ich genau gesehen, eine bärenstarke Frau, ja, richtig in ihn so reingeschlagen und dann ist es in hohen Bogen weggeflogen, nur. Und schmückt das Ganze irgendwie aus, und vielleicht, also, dir kommt der Gedanke, vielleicht wird das so aufgebauscht, weil dir einfach nichts in diesem Dorf passiert. Und das ist schon das Krasseste, was irgendwie so lokalzeitungsmäßig Mann auf Straße pupst. So, das ist das Krasseste, was passiert, steht in der Lokalzeitung, alle, wow, und ja, dann wird so eine Geschichte halt mal schön ausgeschlachtet für so einen Abend. Die sind auch alle, haben sich auch alle schon Getränk geschnappt und hören ihm da so zu. Und dann bemerkt, also du hast dich ja nicht versteckt, du bist ja herangelaufen und oder reingegangen an die Gruppe. Und Pfarrer Martin meint dann auch zu dir, da ist sie ja sogar, die starke Frau. Hallo, haben Sie denn, Mensch? Und die offensichtlich alle gucken zu dir und sind so, boah. Ich hoffe, dass eine starke Frau hier etwas zu trinken bekommt. Ich hause auf den Tisch und hoffe, dass mir jemand ein Bier anbietet. Ola, sagt sein Kopf, Ulla, komm, ja, die Gude braucht noch einen. Und Ulla winkt zu, es huscht wieder hin und her. Und inzwischen kommen die anderen drei nach ihrer kleinen Mini-Shopping-Tour auch in den Raum und können so ein bisschen sehen, wie du in die Gruppe eingeschlossen wirst und sie dir auf die Schulter klopfen und auch nochmal, also eingeschlossen, du bist integriert und so das Gespräch und sie unterhalten und wie haben sie das gemacht und das gibt's doch gar nicht, sind sie entweder, sind sie eine Ärztin, wo kommen sie denn? Und die anderen können das so aus der Ferne jetzt betrachten, wie du so irgendwie das Gespräch bist. Ich gehe da komplett drauf ein und mache das genauso wie Pfarrer Martin und bausch das so richtig auf. Was für eine dramatische Situation. Und der ist ja schon fast blau angelaufen. Aber noch kurz vor der Pfarrerhölle, oder wie war das so schön? kam er dann zurück ins Leben. Und so. Genau. Wird groß aufgebauscht. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass er noch irgendwie was Interessantes irgendwie so, keine Ahnung, eine Volkssage oder so erzählt. Aber das ist auch in Ordnung. Es ist so ein langweiliges Dorf. Ah. Die anderen drei, nehmt ihr das so hin? Wollt ihr das kommentieren? Wie sehr kriegen wir das denn mit? Wir sind ja da noch in einem ganz anderen... Ja, ihr seid schon, also nachdem ihr eure Sachen soweit gegriffen habt und ihr wollt ja wahrscheinlich irgendwie mal bezahlen oder sowas, seid ihr schon mal Anfang des Raumes und könnt das auch das Spektakel da betrachten, dass anscheinend eure Begleiterin jetzt plötzlich der Volksheld von Schirke ist und könnt das so sehen. So. Ja, ich nehme das erstmal amüsiert wahr und guck mir das an. Ich mache mir so eine mentale Notiz, so, Madame Petit scheint wirklich gerne Geschichten zu erfinden oder aufzubauschen. Okay, das merke ich mir mal. Ich kommentiere das auch nicht weiter, sondern habe da eben meinen Spaß dran, dass Luisa hier die halbe Gaststätte einfach unterhält. Ja, wenn ich die anderen drei sehe, wenn die aus dem Verkaufsraum kommen, dann möchte ich die natürlich direkt dazu holen. Ich hake mich so bei allen drei unter, wie auch immer das geht, und hol die so mit dazu. Vielleicht kann man ja noch einen lustigen Kanon anstimmen. Irgendwas. Eine gute Hamburger Weise. Wenn ich jetzt noch was wüsste, aber Luisa weiß das bestimmt. Ich bring denen das dann bei. Irgendwas von der Reeperbahn und dann geht das so. Wir machen einen kleinen Mini-Zeitsprung. Ihr konntet mit Ulla über die preisliche Verhandlung eurer Gegenstände sprechen. Aber auch hier, also selbst wenn Ulla gesagt hätte, das kostet so und so, hätte die Gruppe, in der ihr euch plötzlich auch befunden habt, die haben das einfach übernommen. Weil ihr seid halt durch sowas Kleines irgendwie wirklich dann das Gespräch, alle zusammen. Und vielleicht wurde hier und das andere auch über euch dazu gedichtet. So, obwohl ihr ja daneben saßt und gedacht habt, oh cool, die macht das schon. Seid ihr auch irgendwie so, naja. Also anscheinend ist Luisa jetzt plötzlich die Anführerin. und der Abend ist, nächsten Momente eigentlich ganz angenehm und entweder könnt ihr euch im Ruhme so ein bisschen baden oder könnt euch ein bisschen zurückziehen und so ein bisschen in euch gehen. Auf jeden Fall ist die Stimmung ganz gut ausgelassen. Und nach einer Weile seid alle gestärkt durch Speis und Trank nochmal, falls ihr euch nochmal hungrig fühlt, steht Pfarrer Martin aber auch bei guter Laune, es sind erst wenige gegangen, auf und meint dann zu euch, nun, man soll aber aufhören, wann es am schönsten ist. Deswegen denke ich, ich bin heute noch mein Eides schuldig. Ich muss heute diese Wertegruppe noch in ihr Domizil zurückfahren mit meinem Bus. Deswegen, meine Damen, meine Herren, Sie müssen entschuldigen, dieser Pfarrer hat heute noch guten Dienst zu erweisen. Ist es euch denn gerecht? Dann könnten wir uns aufmachen. Ja, natürlich. Sind jederzeit bereit. Ich packe so mein Zeugs zusammen. Ja, nimm sehr gerne. Wir hatten Wegbier. Ja einen sehr langen Tag hinter uns und ich glaube, wir sind alle ein bisschen müde, von daher würde das sehr gut passen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich nehme auch so meinen Wanderstecken und meine Sachen und stehe schon so bereit mit Rucksack. Deswegen habe ich auch das letzte Bier Nein gesagt. Ich wusste ja noch, und mit betrübten Sinnen soll man nicht so ein schweres Gerät führen. Gut, na gut, na fein. Ganz kurz, er hat wie viele, gesagt, wie viele hat er denn getrunken? Also, er meinte das letzte Bier. Also in der Zeit, wo wir dabei standen, wie viel hat er da so getrunken? Er hatte dann gesehen, er hatte irgendwie so ein halbes Bier da irgendwie noch vor sich stehen. Aber er wirkt jetzt nicht intoxicated oder so. Er ist da jetzt nicht irgendwie, oder utterly shitface, er ist einfach, er ist halt guter Laune, er hat sich... Äuge das aber trotzdem sehr, sehr kritisch, ja, weil ich ja weiß, wie sich Substanzen im Körper so verhalten. Das ist okay. Also er wirkt jetzt nicht betrunken und er wirkt jetzt, er riecht jetzt auch nicht irgendwie nach Schnaps und Bier und wie die letzte, nee, das nicht. Nein. Okay. Aber naja, 1925 auf dem Dorf. Sei froh, eben, wenn es Gurte gibt. Weiß ich gar nicht. Ja, man muss das Glück ja nicht strapazieren. Davon gehe ich jetzt gar nicht erstmal aus, dass es da Gurte gibt in dem Bus, aber ist auch immer noch so ein Ding. Warum gab es wieder so ein Einschnitt? Warum gab es damals in Schulbussen so selten Gurte? Habe ich nie verstanden. Klar, der Bus ruppelt dann nur so durch, aber warum schneidet man sich da? Naja. Okay. Er hebt sich, nickt einen nochmal zu und macht sich dann mit euch rauf zu seiner kleinen Kapelle. Und hatte ich dazu noch was aufgeschrieben? Als er rausgeht, meint er, das ist aber jetzt unangenehm kalt hier geworden. Das überrascht mich immer noch. Es überrascht mich immer noch, dass es so schnell dann doch so frisch wird hier draußen. Zieht seine Klamotten noch ein bisschen zu. Und es schärft auch immer gleich die Sinne, allerdings auch ganz gut. Ja. Wo kommen Sie denn ursprünglich her, wenn Sie hierher versetzt wurden? Ursprünglich komme ich aus der Region von Bonn. Also schon etwas weiter her. Und auch das Großstadtleben, das ist mir nicht fremd gewesen, aber ich dachte mir, es wäre wohl an der Zeit, nach meiner Ausbildung klein anzufangen. Und ich denke, auch hier benötigt man den geistlichen Beistand für die alltäglichen Sachen, wenn auch der Trubel der Stadt mir vielleicht auch irgendwann fehlen wird. Aber Sie haben sich ja schon sehr schnell hier eingelebt. Ja, nun, jeder kann mit dem Pastor hier sprechen. Jeder hat sofort ein Thema, jeder hat Leid zu klagen. Jeder kann und möchte irgendwie auch mit dem Pfarrer sprechen. Geht mit euch Richtung der Bergkirche. Wirklich ein bisschen zugezogen. Sieht nach Gewitter aus. Und ihr müsst auch gar nicht lang gehen. 5 Minuten irgendwie. Und vor euch ist dann eine kleine, nette Bergkirche, die schon noch mal eine Ecke älter irgendwie aussieht als die anderen Gebäude. Aber gut in Schuss. Und auch sehr urig. Wieder mit Fensterläden. Und da sind Blümchen dran und so. Also es ist schon ein schöner Anblick. Und es ist auch so, wie ihr das seht, eine christliche Kirche. Und vorne seht ihr auch schon einen alten Bus für circa ich würd, ja, so 10 Personen oder sowas könnte man da vielleicht reinstopfen mitsamt Fahrer. Also schon ordentlich. Kein älteres Modell, also das wird er wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen haben. Und er zeigt ihn euch und meint, ja, hatte man mir damals mitgegeben. Das gute Modell, die Kirche hatte sich netterweise zur Verfügung gestellt, mir dieses gute Gefährt, diesen Bus zu sponsern, wohl auch aus eigenem Interesse, weil wohl hier kein anderer Bus ist in der Siedlung. Und ich habe schon gehört, der eine oder andere wäre dann interessiert, häufiger mit dem Bus irgendwelche Fahrten anzubieten. Aber ich weiß ebenso, wie man so ein gutes Gefährt fährt. Ich habe es immerhin ja auch hoch befördert. Ja, ich habe auch gehört, oder wir haben gehört, dass die Touristik hier ja groß geschrieben wird in Zukunft. Ich denke, da ist ein Bus natürlich optimal. Sie können auch alle fahren? Ich kann auf alle Fälle fahren. Ich weiß nicht, alle gucken auf ihre Bögen. Ich habe keine Ahnung, ja, ehrlich zu sein. Nee, so, also doch, ich kann. Ich kann Auto fahren. Ich bin noch nie mit einem Auto selber gefahren. Oh. Also ich habe bis vor meinem Umzug nach Hamburg habe ich in Essen gewohnt, im Ruhrgebiet. Und ja, da ist alles relativ dicht beieinander gebaut. Da bin ich dann meistens Natürlich, mit der Straßenbahn natürlich. Gefahren. Natürlich, natürlich. Oder zu Fuß gegangen. Und unsere Veteranen im Bunde? Ja, ich kann tatsächlich ein bisschen Auto fahren. Ich habe es damals in Berlin gelernt und so als selbstständige Frau. Hier sollte man das... Also man muss es nicht können, aber es ist nett. Es ist interessant. Nett, ja. Er verschränkt so die Arme. Bisschen überrascht. Interessant zu dieser Zeit. Das sehe ich nicht. Habe ich bisher nicht häufig. 3 Frauen, die Auto fahren können und der einzige Männer im Runde. Sonderbar. Aber gut, das sind andere Zeiten. Ja, da sehen Sie mal, so ist das in der Großstadt. Das sind andere Zeiten. Gut, dann darf ich Sie reinbitten. Überlegt noch kurz. Nee, aus der Kirche brauche ich nicht. Ich denke, das sollte alles soweit. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Nehmen Sie einfach bitte Platz, wo immer Sie auch möchten. Und dann können Sie, während ich fahre, noch ein bisschen sich aus dem Fenster die Umgebung anschauen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich, Sie hatten es mir ja gezeigt, vielleicht 20 Minuten fahren. Ist viel bergauf, wissen Sie, aber die Straße zur Richtung zur Bahn ist eigentlich ganz gut befestigt. Hier und da nochmal über eine Brücke, aber ich denke mal 20 Minuten, dann sind sie nahe ihrer Hütte. Das ist doch hervorragend. Ich würde mich gerne so weit wie möglich nach vorne setzen, also irgendwie den ersten Sitz, damit ich ihm zugucken kann beim Fahren. Die Tricks von diesem alten Bus lernen. Nein, also ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass irgendwie da so eine Plakette steht. Während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen. das gab's damals. Nee. Ja, er setzt sich hin, wartet, bis ihr alle euch einen Platz gesucht habt. Könnte ich natürlich freie Platzwahl. Von innen sieht der Bus relativ schmucklos aus. Hättet auch Platz, um irgendwie Sachen noch zu verstauen. Und ja, der wäre, also das ist so der Gedanke, wenn ihr, das Dorf wird wahrscheinlich sehr davon profitieren, dass die halt irgendwie mal so einen Bus haben, wo dann auch mal die ganzen Herrschaften von dem einen Dorf zum anderen oder wenn wirklich mal was ist, dass sie zu einer nächstgrößeren Stadt nochmal fahren können. Er macht das Auto an. Ich hab's mal leise mal dazu angemacht. Und zusätzlich muss er auch, weil so ein bisschen die, es fizzelt inzwischen, muss er ab und an die Windscreen, weil die mir fehlen immer die Wörter. Warum fehlen mir denn immer die Wörter? Scheibenwischer anmachen. Gut, ihr habt alle Platz genommen. Er schließt die Türe und so setzt sich der Bus polternd und rumpelnd mit ersten Anlaufschwierigkeiten, weil er auch so ein bisschen am Hang, aber nicht. Er kriegt's hin, aber es dauert ein bisschen. Es macht. Und das, der Bus setzt sich dann in Bewegung. Und Luisa, du, wenn du ihm so dabei zuguckst, also es ist schon ein bisschen was anderes als normales Autofahren. Und hier und da muss er irgendwie nochmal andere Sachen gucken und es ist behäbiger. Aber du könntest dir schon vorstellen, dass du das auch könntest. Mit ein bisschen üben und nicht vielleicht gerade am Hang und so, das würde gehen. Okay. Sehe ich, wo er den Schlüssel herholt? Hatte der den an dem Schlüsselbund? Hat er den oben irgendwo an den hinter der Blende? Wie nennt man das? Diese Blende? Das klingt nur so, als Information. Ja, es klingt so, als ob du ihn ausrauben willst. Er holt es oben aus seiner Weste hervor, mit mehreren Schlüsseln auch. Also er hat da irgendwie den Schlüssel, so einen größeren Schlüssel irgendwie, der vielleicht zur Kirche gehört oder zu einer Truhe oder sowas. Und hat es damit dann gestartet, den Wagen. Ich guck mal, ob ich den Wagen noch mal ein bisschen leiser kriege. So, ich hoffe, das ist okay, ne? Wenn ihr das anhabt, ich hoffe, es ist nicht zu laut, okay. Gut. Er fährt, wie gesagt, wenn ihr links und rechts aus dem Fenster guckt, guckt ihr in einen fast komplett dunklen Wald, links und rechts, wenige Stellen, die frei sind. Es ist auch nicht auf dem Weg irgendwie belichtet, also das einzige Licht kommt von vom Bus selbst. Es ist auch relativ laut, also wenn ihr euch unterhalten wollt, müsst ihr sehr laut miteinander sprechen. Und er fährt schon sicher. Also auch da macht er keine Schlenker. Ihr habt nicht das Gefühl, dass er gleich in den nächsten Baum kracht. Das passiert nur nicht. Und dann fährt er so die ersten 10 Minuten und meint er nach hinten, lehnt sich etwas rum. Nicht wundern! Ich muss ein bisschen langsamer fahren. Die Brücken hier sind nicht mehr so gut. Und dreht sich wieder zurück und hat euch mal kurz informiert und ja, fährt ein bisschen bewusst ein bisschen langsamer und kommt in die Nähe einer Holzbrücke, die ihr seht. Okay. Ja, ich blicke mich einfach ein bisschen um während der Fahrt, guck aus dem Fenster. Ich meine, es ist ja schon fast dunkel, von daher wird man jetzt nicht so viel sehen, aber ja. Willst du Verborgenes erkennen? Oder was? Och, wenn du mir das so anbietest. Also ich gucke halt die ganze Zeit aus dem Fenster. Vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Irgendwelche blau leuchtenden Dinge oder so. geschafft. Du guckst also eigentlich fast die ganze Zeit aus dem Fenster. Dich interessiert ja weniger der Bus anscheinend, sondern mehr so. Kann ja eh nicht Auto fahren. Also ja, stimmt. Das nehme ich jetzt nicht als erste Gelegenheit, um irgendwie fahren zu lernen oder so. Ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten. Guckst raus und schaust, ob du hier unter was siehst. Und dir fällt auf, dass einfach dir nichts auffällt. Es ist einfach ein Wald, es ist dunkel, es ist einfach. Keine blau leuchtenden Pilze, keine Aliens, keine Tentakelmonster. Kneißt ab und zu die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Aber das ist einfach ein dunkler Wald. Ja, ich werde aber auch schon langsam echt müde, muss ich sagen. Also, ja, das einfach rausstarren in die Dunkelheit, das macht mich auch noch schläfriger, glaube ich. Dann, das ist eine hervorragende Idee. Ich fände es schön, wenn Ava, Frau Dr. Bernstein und Paul eine Konstitutionsprobe machen, ob sie plötzlich einpennen auf der Fahrt. Es ist zwar laut, aber es ist gleichmäßig. Bei Luisa, sie versucht ja wirklich dazu zu gucken und sowas. Also es scheint sie vom Fokus her ein bisschen gebannter zu sein. Bei den anderen, wie sieht es da so aus? Ich hab's geschafft, ich bleibe wach. Ich bin zwar müde, aber dieses Geratter und Geruckels hält mich dann doch noch ein bisschen wach. Mhm. Konstitution, hattest du gesagt? Mhm. Ich habe das auch geschafft. Ich bin scheinbar nicht so fertig, dass ich hier dann noch einschlafe. Dr. Bernstein ist enorm fertig und sehr müde und dieses schöne Ruckeln und Schaukeln wiegt sie sofort nach einer Minute in den Schlaf. Okay. Ich hört so ein ganz leises Schnarchen von hinten. Ich habe mich ganz nach hinten gesetzt. Bevor ihr die Brücke dann schlussendlich erreicht, zündet sich der Pfarrer eine Zigarette an, während er fährt, und streckt eine Zigarette gen Luisa und meint, auch? Ja, aber sehr gerne. Soll ja gesund sein. Ja. Und wir haben nur das eine Leben. Also warum nicht gleich auch uns? Und er zündet sie dir auch an, lehnt sich so ein bisschen rüber, guckt aber immer noch auf die Straße, wird langsamer im Fahren und erzählt ihm, eigentlich war das auch gar nicht meine erste, ich muss ein bisschen lauter sprechen, eigentlich war das auch gar nicht mein erster Gedanke, hier Pfarrer zu werden, muss ich sagen. Es ist, im Großen und Ganzen wollte ich eigentlich, und ich wäre beinahe in die Medizin gekommen, und ihr fangt an, die Brücke zu überqueren. Da werde ich hellhörig, wenn der Medizin sagt. Mhm. Und wie weit sitzt du weiter vorne hinten? Ja gut, du kriegst es schon noch mit. Er redet ja lauter. Ich würde sagen, so, dass wir uns halt irgendwie noch alle miteinander unterhalten können. Also ich sitze bei niemandem auf dem Schoß, weil wir haben ja Platz, aber... Die Coolen sitzen immer hinten. ja, er fängt an, die zu fahren. Und irgendwie, ich kann Ihnen sagen, Bonn, da ist nicht alles schön. Da kann man so viele Sachen erleben. Und dann hatte ich angefangen mit dem Studieren. Und naja, da kommt eins zum anderen. Und dann macht man sich schon Gedanken. Und er ist so zur Hälfte über die Brücke. Wenn ihr links und rechts runterschaut, seht ihr sachte einen größeren Bach fließen. Und die Brücke sieht auch eigentlich gar nicht so alt aus. Aber er sagt ja, die ist nicht mehr so gut im Schuss. Und ja, also, wie soll ich sagen? Er hebt die Zigarette. Das ist das letzte Laster, was mir noch geblieben ist. Die anderen Sachen habe ich glücklicherweise dann durch meine Abkehr zu Gottes Segen dann doch lieber gelassen. Und er stockt kurz. Und dann habt ihr die Brücke verlassen. Und zieht an seiner Zigarette wieder. Und ihr habt die Brücke sicher überquert. Er erzählt noch ein bisschen, wie er... Ja, dass er halt wirklich ein ziemlich lasterhaftes Leben schon in seinen jungen Jahren geführt hat. Und dass er eigentlich auch ganz froh ist, dass er jetzt ein ruhiges Leben hat. Denn das hätte ihn vielleicht nicht gut getan auf Dauer. Naja, und dann raucht er jetzt halt. Dann ist es halt sein Laster. Naja. Er ist ja noch jung. Ja. Aber was ich jetzt gerade nicht verstehe, was heißt, er stockte? Er stockte kurz im Erzählen, als er fast kurz bevor er komplett die Brücke mit dem Auto verlassen hatte, er stockte kurz, hat wohl irgendwie mal kurz nochmal konzentriert irgendwo was gemacht oder geguckt und dann hat er weiter erzählt. Also er hat aber weiter geradeaus geguckt, er hat nicht hier plötzlich irgendwie nach links geguckt oder es wirkte nicht plötzlich wie so ein Zeitloch. Nein. Oder so? Okay, also er hat einfach nur in seinem Gedanken kurz innegehalten und dann. Okay. Das ist so super. Ja, Hammer! Du hast diese Brücke so angekündigt, jetzt sind wir einfach drüber gefahren. Es ist doch Urlaub. Nichts Schlimmes passiert im Urlaub. Mhm. Ja, du kannst ihm noch so ein bisschen zuschauen beim Fahren und kriegst so ein bisschen mit, also wenn das alles so stimmt, wie er das erzählt und das nicht sie wieder ausschmückt, Ja, ist das wohl entweder eine Labertasche oder ein intelligenter junger Mann, der wusste, wann genug ist und jetzt versucht, Gutes im Dorf, das Dorf ordentlich mitzuentwickeln. Ihr müsst ihm einmal noch mal kurz zeigen, hier, da ab und so, und dann, damit er weiß, wo. Und ihr könnt leider nicht, durch den Weg kommt man nicht komplett vor das Dorf, vor das Haus. Aber er fährt dran vorbei an diesem Weg, den ihr dann nochmal gehen musstet, von Hauptweg. Ihr kennt den auch so grob wieder im Dunkeln, so ein, zwei Ecken. Ah, da sind wir vorher von der Bahnstation diesen Hauptweg lang und dann Nebenweg. Mhm. Er wendet nochmal und dann parkt er vor dem kleineren Weg, den ihr das letzte Mal, den ihr heute früh mittags auch begangen seid und stellt sein Auto nochmal ab. Endstation! Ach, das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, wir sind da. Wenn ihr meint, da ist die Hütte, laut eurer Karte, ist das da eure Hütte. Ich kann nur natürlich, wir haben ja hier keinen Panzer. Also, die letzten Meter müsstet ihr wohl dann doch wahrscheinlich noch alleine los. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das schaffen wir schon. Das hat uns schon sehr weitergeholfen, dass sie uns hier den großen Teil der Strecke gefahren haben. Sonst würden wir wahrscheinlich jetzt noch, mehrere Stunden hier durch den dunklen Wald laufen, bis wir zurück wären. Ah, Ehrensache. Ich hätte gewiss länger gebraucht, mich wieder aus dem Jenseits wieder in meinen Körper zurück zu bewegen, als dass ich euch hier mal eben mit dem Bus hier hochfahre. Also Ehrensache, dass ich euch da mal helfe. Natürlich. Ja, das stimmt. Da haben sie unterm Strich auf jeden Fall Zeit gespart. Das ist wohl wahr. Macht schon mal die Tür auf. Und es ist vom Nieselregen über in ein seltenes Zucken von Blitz und Licht und einem leichten bis mittleren Regen übergegangen. Ich habe da hinten, glaube ich, sind da noch eventuell Schirme drin. Wenn Sie die bräuchten, gar kein Problem. Sie könnten sie einfach im Haus lassen, dann könnte ich die ein andermal dann einfach wiederholen. Können Sie also gerne mitnehmen. Wie weit ist das denn jetzt noch bis zu der Hütte? Ach, nicht lange. Das ist, wenn ihr da zu Fuß irgendwie den Weg da irgendwie noch geht, sind das dann ja vielleicht so die 5 Minuten. Ich weiß nicht mehr, was wir genau gesagt haben, aber ihr wisst ja auch jetzt, wo lang. Es ist halt zwar dunkel, aber ja. Ja, aber wenn es doch noch 5 Minuten sind, dann würde ich schon mir so einen Schirm gerne nehmen. Also ich hätte gedacht, das sind jetzt irgendwie 100 Meter, dann hätte ich jetzt drauf verzichtet, aber bei 5 Minuten, dann nehme ich das dankend an. Ich nehme auch einen Schirm raus. Ja, vielen Dank. Wir lassen die dann, wir bringen die dann entweder noch zurück ins Dorf, falls wir wieder nach Schirke kommen, und sonst würden wir die dann hier an der Hütte zurücklassen, wenn wir abreisen. Gewiss. Natürlich. Ihr seid ja alles Ehrenleute, das weiß ich ja inzwischen. Also mache ich mir da gar keine Gedanken um gestohlene Schirme. Das. eine Taschenlampe haben Sie nicht? Vielleicht? Ja, ich hab eine Taschenlampe dabei. Ach so, die von der Höhle hatten wir ja. Wir hatten ja eine. Stimmt, nee, dann habe ich nichts gesagt. Genau, ich glaube, wir haben sogar zwei, oder? Ich glaube, Frau Bernstein hat auch eine. Also mit Licht sind wir versorgt. Wunderbar. Und ich hoffe auch, des Abends können Sie noch einen schönen Umtrunk nochmal zu sich nehmen, vielleicht etwas Musik spielen, noch ein letztes Brötchen genießen und auf das Ihr Urlaub auch schön erholsam wird. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und ich hoffe, ich konnte Ihnen somit heute zu einem schönen Abschluss des Tages helfen. Bitteschön. Auf alle Fälle. Wir sehen uns auf alle Fälle in den nächsten Tagen noch einmal. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann verlasse ich. Für die ruhige Fahrt. Vielen herzlichen Dank. Und dann haben Sie eine gute Fahrt zurück nach Schirke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Tag oder übernächsten, wann auch immer wir dann zurückkommen. Okay. Ja, ganz, ganz recht herzlichen Dank. Und hier nehmen Sie doch einen von den Kräuterbonbons. Das ist besser als die Zigaretten, glaube ich mir. Ah, oh, Sie sind zu gut zu mir. Gute Frau, Sie sind so gut zu mir. Dann haben Sie eine gute und sichere Rückfahrt. Und wir sollten uns nochmal, ich hatte aufgeschnappt, Sie, hatte ich vergessen, und Sie waren ja, meine ich, Ärztin dergleichen. Vielleicht sollte ich mir noch einige Tricks von Ihnen abgucken, denn diesbezüglich, nun, zu Ihrer Profession bekomme ich inzwischen auch schon einige Anfragen. Wir sollten uns wirklich nochmal unterhalten, denke ich mal. Das klingt aber interessant. Gerne. Ich bin offen für alles. Für ein gutes Gespräch sowieso immer. Das ist gut zu wissen. Ihr nickt euch nochmal zu, schließt dann die schwere Tür wieder zu und setzt sein Auto dann wieder in Bewegung. Und langsam, aber sicher verschwinden die zwei Lichtkegel und das stinkende Gefährt in die Dunkelheit und die nächste Kurve. Ja, dann auf zur Hütte, oder? Es ist ziemlich kalt und unangenehm gerade. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, da den Kamin einzuschalten und mich aufzuwärmen. Ja, dann mache ich uns dann gleich noch einen schönen heißen Tee, wenn wir dort sind. Das klingt wunderbar. Ab und an. Taschenlampen an. Taschenlampen an. So, ja. Ja, da habe ich leider keinen Sound. Naja. ihr setzt euch in Bewegung. Den Weg grob so, das könnt ihr schon wieder erkennen. Die Taschenlampen halten ganz gut. Müsst ihr so ein bisschen vor Wasser schützen vielleicht, so, aber ihr habt ja eure Schirme und könnt in der kleinen Formation das über diesen Weg gehen. Und nach circa, also ihr hört auch keine Vögel mehr, ihr hört auch keine kein Gerasche dergleichen, bis auf das, was halt durch den sachten Wind und durch den Regen so kommt. Und nach ungefähr einer Minute hört ihr ein lautes Geräusch aus weiter Ferne, einen, ihr würdet vermuten, einen Crash. Oha. Also splitterndes Holz oder wie? Ist ein Bus gegen einen Baum gefahren, oder? Gegen ein Klavier. Das Problem war, ich hatte kein Crash-Geräusch. Stand einfach so ein Klavier mitten im Wald. Klavier fällt aus dem Zehenstock. Ich hatte ja noch so andere, aber ich wusste nicht, welche. Ja, also es ist so ein, also wirklich so ein lautes Krachen, wirklich. Sehr, ja. Also das, okay. Also um genau zu sein, Paul, mach mal bitte, das ist wegen deiner Nachfrage. Ja. Mach mal eine Horchenprobe. Ja, da bin ich besonders gut drin. Aber du hattest den Gedanken. Nö. Nö. Nö. Okay. Nö, überhaupt nicht. Okay. Dann, ja, du hast diesen Crash, dieses Leute-Geräusch und eine Melange aus Geräuschen ist das für dich. Ich sag jetzt ständig Melange. Ja, ich denke mal, wir zucken wahrscheinlich alle zusammen in dem Moment, weil das extrem laut ist. Oh mein Gott, meint ihr, der Fahrer hatte einen Unfall mit seinem Auto? Ich wüsste nicht, was es sonst sein könnte. Ich glaube, wir müssen da hin. Wir müssen unbedingt gucken, was passiert ist. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oder, nein, er wird doch nicht die Brücke runtergestürzt sein. Oder? Wir sollten auf jeden Fall sofort hin. Also es gibt ja nur diesen einen Weg, den er gefahren sein kann. Also wenn er es war, dann müssen wir ihn ja finden. Er ist nicht, ist er gewendet und ist dann zurück, oder wie hab... Nee, also er hat dann ja gefragt, die Straße, ihr habt dann es bejaht und dann ist er nochmal ein bisschen weitergefahren, hat dann erst wenden können und ist dann quasi schon auf dem Rückweg dann gewesen. Okay, das heißt, wir hören das Geräusch tatsächlich aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Mhm. Also, okay. Ja, dann los, wir müssen unbedingt dahin. Bevor wir schnell loslaufen, würde ich gern zur Hütte sprinten, so schnell wie ich kann. Und noch so ein bisschen Verbandszeug und irgendwelche Tinkturen und so Kram mitnehmen. Also das habe ich nicht in meiner Standardtasche, sage ich drin, aber in meinem Reisegepäck halt. Dann, wenn ich sehe, dass du zur Hütte gehst, also das, wir sind ja erst eine Minute gegangen, glaube ich, ne, hattest du gesagt. Ja. Und das heißt, es sind ja noch 4 Minuten zur Hütte, 4 hin und zurück. Gut, vielleicht weniger, wenn man rennt, aber schnell. Aber vielleicht wäre es besser, wenn jemand schon vorgeht. Also wir haben ja 2 Taschenlampen, das kann man dann ja aufteilen, weil jetzt dann noch 5 Minuten warten im Prinzip, bis man dann zum Unfallort, ja, dann würde ich vorschlagen, geht, dass Frau Dr. Bernstein schon mal vorgeht, weil sie vermutlich nicht ganz so schnell ist. Ja, das stimmt wohl. Ich brauche ein bisschen länger. Ja, dann würde ich mitkommen. Ich würde dann mit Frau Dr. Bernstein mitgehen. Frau Dr. Bernstein hätte einen 2. stecken haben können und wäre doppelt so schnell gewesen. Aber naja. Oh, oh ja. Nordic Walking. Nordic Walking. Genau. Ich hab's erfunden. Also hätte ich den Stecken gekauft. Ja, ich würde dann mit Frau Dr. Bernstein gehen und würde aber auf jeden Fall dann Eva die Taschenlampe geben, weil Frau Dr. Bernstein hat ja auch eine. Genau. Und Ersatzbatterien. Mit Luisa schnell zur Hütte. Genau, sollen wir noch irgendwas mitbringen? Wenn wir jetzt schon zu zweit sind, soll ich noch irgendwie Wasser mitbringen? Das braucht man bei einem Unfall. Wir wissen ja gar nicht, wie es aussieht, ne? Also was auch immer euch irgendwie hilfreich erscheint. Ich schnapp mir da nur so schnell mein Erste-Hilfe-Gedöns halt. Und Ich hole noch nehme noch 2 Taschenlampen mit, dass wir alle ausgestattet sind mit Taschenlampen. Und ja, mir fällt mir noch die Axt. Ich nehme die Axt mit. Nimm meine Waffe, die im Holzball steckt. Schreibt das mal schön auf, dass ihr noch mal eine Notiz habt, was ihr mitnehmt. Ja, meine Waffe habe ich dabei, ne? Die habe ich immer, ist ja meine. Ja, ich glaube, das ist ja so dein Ding. Männer erschießen. Kannst du dem Pfarrer dann gleich den Gnadenschuss geben musst. Oder das Bein amputieren. Einfach ja, mit der Axt. Ich bin ja jetzt bekannt. Ja. Dass du Männer erschießt. Methoden. Das ist auch super im ersten Dorf, was er findet. Ja, ja, ich erschieße lauter Männer. Ja, ja. Ist immer gut. Er ist ja nicht erschossen worden. Man kann mir den Mord nicht anhängen. Noch nicht. Was für ein Mord? Moment. Gut. Ja, also Frau Dr. Bernstein und ich machen uns so schnell es geht auf den Weg. Paul und Frau Dr. Bernstein laufen die Straße lang, den kleinen Weg, laufen die größere Straße entlang und sehen, also so ein Auto fährt da eine Minute, also nach einem kleinen Fußmarsch fixen, seht ihr die 2 Lichtkegel des Busses unregelmäßig flackern in größerer Entfernung. Der Wagen steht. Luisa und Frau Dr. Eva Blackstone sind zurückgelaufen und besorgen sich die Gegenstände, die sie brauchen. Das Haus, ja? Ich würde gerne Mon Cherie im Haus lassen. Also ich würde sie gerne nicht mitnehmen. Oh, bitte auch nochmal notieren. Ja. Mon Cherie ist auch absolut brav, solange du ihr irgendwas hinlegst nochmal, wo sie dran zu kauen hat. Kauknochen und kann sich vor den Ofen legen und die ist beschäftigt. Huscht halt schnell mit euren Lichtern durch das Haus, sammelt alles ein und seid dann wenige Momente oder wenige Minuten später dran als die anderen beiden. Und damit haben wir es 22.16 Uhr und tja, ihr wolltet nur bis 22 Uhr spielen, also machen wir hier den Cut, weil hey! Weil hey! Wir eigentlich drauf gewartet, dass wir diese Brücke runterstürzen. Ja. Und dann da so im Graben hängen, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und wir dann aufhören. Ja. Das hat's ja schön gebaitet, muss ich sagen. Ja. Ja, total.